Der oberste Führer unserer Partei, unserer Armee und unseres Staates, Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte die Kimchi-Fabrik Ryugyong, die in ein Vorbild und Muster der Kimchi-Fabriken Koreas verwandelt wurde. Ihn begleiteten die verantwortlichen Funktionäre des ZK der Partei der Arbeit Koreas. Kim Jong-un sagte warmherzig, wie schön wäre es, wenn er hier zusammen mit Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il gewesen wäre, die sich große Anstrengungen für die Industrialisierung der Produktion von Kimchi unternommen hätten. Er las voller Rührung die Worte von Kim Jong-il über Kimchi, die an der Wand der Eingangshalle angebracht wurden. Und beim Blick auf ein Diorama über die Einlegung von Kimchi im Spätherbst meinte er mit einem hellen Lächeln, dass es lebendig sei und dass das Schaubild, das ihn an köstliches Kimchi erinnere, ihm den Mund wässrig mache. Beim Rundgang durch mehrere Orte der Fabrik machte sich Kim Jong-un mit den technischen Besonderheiten der Produktionsprozesse und Anlagen und den Sorten und Qualitäten der Produkte gründlich vertraut. Er sprach wie folgt. Für die Industrialisierung der Kimchi-Produktion hat die Fabrik ein perfektes, integriertes Produktionssystem geschaffen, damit die Organisation der Produktion, die Geschäftstätigkeit und die Qualitätssicherung auf einem hohen Niveau computerisiert und verwissenschaftlicht werden können. Der Kohl und Rübe werden vom Keller durch Fahrstuhl oder senkrechtes Fließband transportiert und die Fabrik ist mit modernen Maschinen und Anlagen ausgestattet, darunter Kohl- und Rübentransportautomaten, Rettichwürfelschneidemaschine, Behälterspülmaschine, Gewürzversorgungsmaschine und Vakuumverpackungsmaschine. Diese tragen dazu bei, bei verschiedenen Produktionsprozessen wie Transport, Schneiden, Einsalzen und Waschen die Handarbeiten maximal zu beseitigen. Die hochautomatisierten und roboterisierten Maschinen und Anlagen wurden von unseren Wissenschaftlern und Technikern entworfen und von unseren Arbeitern hergestellt und installiert. Die Koreaner sind klug, einfallsreich und talentvoll. Um die Produktionsstätten keim- und stabfrei zu machen und die hygienische Sicherheit konsequent zu gewährleisten, wurden die Produktionsprozesse und die Korridore voneinander isoliert und sind die Räume für Gären, Reifen und Verpacken mit dem Fertigungsprozess verbunden. Auch der Raum für Experimente und Analyse ist mit den Hightech-Analysatoren einschließlich des komplexen Analysators für Kimchi ausgezeichnet ausgestattet. Im Raum für Warenmuster sind sehr viele Kimchi-Sorten ausgestellt, darunter Kimchi aus ganzem China-Kohl, Sokbak-Kimchi, ungewürztes Kimchi, Chonggak-Kimchi, nährstoffreiches Kimchi für Kinder, Bohnenprossen-Kimchi, Gurken-Kimchi, marinierte gewürzte Rettichwürfel, eingesalzte Rüben und Pilze. Herrlich sind das Design der Etikette und die Verpackung der Produkte. Der Umbau der Kimchi-Fabrik Ryugyong hat gezeigt, dass man erst dann die Arbeitskräfte, Materialien und Kosten sparen kann, wenn man dem Entwurf der technischen Prozesse den Vorrang einräumt. Danach den Entwurf der Bauwerke anfertigt und die dreiseitige Vereinbarung zwischen den Konstrukteuren, den Bauarbeitern und den Geschäftsführern intensiviert. Künftig soll man beim Bau der industriellen Gebäude an diesem Prinzip konsequent festhalten. In nur einem halben Jahr hat die Kimchi-Fabrik Ryugyong ein völlig neues Aussehen angenommen, sodass ihr altes Aussehen nicht mehr zu erkennen ist. Alle Produktionsprozesse sind miteinander ganz perfekt verbunden. Man hat mit eigener Kraft und Technik eine rühmenswerte moderne Fabrik errichtet, wo alle Prozesse erstaunlich perfekt automatisiert und mit Fließstraßen versehen sind. So brachte Kim Jong-un seine große Zufriedenheit damit zum Ausdruck. Ihr Vorwort. Es ist von überaus großer Bedeutung für die Entwicklung der Nationalgerichtskultur, dem steigenden Zivilisationsniveau der Koreaner entsprechend Kimchi köstlich zu zubereiten. Die Funktionäre und Arbeiter der Fabrik sollen Kimchi, das als ein traditionelles Nationalgericht und eines von 5 Reformlebensmitteln der Welt wohlbekannt ist, zum besten Lebensmittel in der Welt machen. Der herrliche Umbau der Kimchi-Fabrik Ryugyong ist den Funktionären der Leichtindustrie zu verdanken, die das Vorhaben der Partei, die Kimchi-Fabrik für die Bevölkerung am herrlichsten zu errichten, für eine absolute Norm hielten und die Massen zur konsequenten Durchsetzung der Parteipolitik kräftig aufrüttelten. Auch beim Generalmarsch dieses Jahres für die Verbesserung des Volkslebens soll man noch tüchtiger arbeiten. Vom Beginn des neuen Jahres an werden die Bedarfsartikel, die für die Verbesserung des Volkslebens dringend nötig sind, in großen Mengen hergestellt. Durch die stolzen Erfolge in den Leichtindustriezweigen bekommt die Bevölkerung festere Überzeugung vom Sieg des reichen und zivilisierten koreanischen Sozialismus. In diesem Jahr sollen die Fabriken und Werke der Leichtindustriezweige größere Wundertaten vollbringen. Die Kimchi-Fabrik Ryugyong, wo gemäß dem Vorhaben der Partei die Kimchi-Produktion perfekt industrialisiert und verwissenschaftlicht worden ist, soll als Vorbild und Muster dazu dienen, auch in allen Bezirken moderne Kimchi-Fabriken zu errichten. Kim Jong-un äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und Arbeiter der Kimchi-Fabrik Ryugyong ihre Pflicht treu erfüllen und zur abwechslungsreichen Gestaltung des Speiseplans der Bevölkerung aktiv beitragen werden, und ließ sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen.